Yes, we are back. Ja, wir sind schon wieder da. Once again. Wieder einmal. You're trying to love me and I'm trying to love him. So we're fighting here in the office while we're recording this devotional. Daniel versucht mich zu lieben und ich ihn. Also kämpfen wir gerade hier im Büro, während wir diese Andacht aufnehmen. We were physically wrestling. Wir hatten gerade einen kleinen körperlichen Kampf. Over who's going to be kinder to the other. Es ging darum, wer netter zum anderen ist. Ah, he won, I lost. Ah, er hat gewonnen, ich habe verloren. Anyhow. So let's have another root. Und jetzt schauen wir uns noch eine andere Wurzel core an. Core root is called Jesus. Erinnere dich, die Hauptwurzel ist Jesus. Him you trust, him you get your nutrients from. Du vertraust ihm und von ihm bekommst du deine Nahrung. And the second root is you have to be rooted in how much he loves you. Und das zweitens musst du dich darin verwurzeln, wie sehr er dich liebt. Remember, the third bad root that we talked about brings discouragement. Erinnere dich, die dritte schlechte Wurzel war Enttäuschung. But there is a root that brings encouragement. Aber es gibt eine Wurzel, die Ermutigung bringt. Called trust. Und diese Wurzel heißt Vertrauen. The more you trust in Jesus, the more you will be encouraged. Je mehr du auf Jesus vertraust, desto mehr wirst du ermutigt sein. There is a story in Samuel. Es gibt eine Geschichte im Buch Samuel. David had the worst day of his entire life. Wo David gerade den schlimmsten Tag seines Lebens the worst hatte. Day. Der wirklich you can study Tag. Yourself. Aber du kannst es selber basically, nachschauen. He took his mighty men to war, to battle. Aber es ging darum, dass er seine mächtigsten Männer mit zur Schlacht nahm. When he came back home, und als er wieder zurück nach Hause kam, he had come into the city that he lived and they destroyed everything, took the wives and the kids away. War der Feind in die Stadt gekommen, wo er lebte und hat alles zerstört und Frauen und die Kinder mitgenommen. And now his own closest friend turned against David. Yeah, und sogar sein engster Freund hatte sich gegen ihn gestellt. And the Bible says, und die Bibel sagt, David strengthened himself in the Lord. Und David stärkte sich selbst im Herrn. If you come to a place of complete trust in Jesus, you will never be discouraged. Wenn du dahin kommst, komplettes Vertrauen in Jesus zu haben, wirst du niemals entmutigt and sein. Tell you why. Und ich werde dir sagen, wieso. Jesus never fails. Weil Jesus nie versagt. Even you pass through the valley of the shadow of death, Jesus is going to walk you through victoriously. Auch wenn du wanderst im Tal des Todesschatten, wirst du siegreich daraus hervorkommen, denn Jesus ist bei dir. So many Christians suffer so much discouragement because they do not put their complete trust in Jesus. So viele Christen leiden unter Entmutigung, dass sie einfach nicht ihr komplettes Vertrauen auf Jesus legen. Was geschieht dann? Constantly they're discouraged by these circumstances, by their opinion, by this problem, by this difficulty. Sie sind ständig entmutigt durch einen Umstand, eine Meinung oder eine Schwierigkeit. So they are happy when there's a good day and now they're so discouraged because everything is going bad. Sie sind glücklich, wenn sie einen guten Tag haben und dann wieder so entmutigt, weil alles schlecht läuft. If you come to a place where you trust Jesus with everything, that means you let yourself fall into him. Wenn du dahin kommst, dass du Jesus mit allem vertraust, dann kannst du dich komplett in ihn fallen lassen. It's gonna happen. Und was passiert dann? You will be able to strengthen yourself in the Lord. Dann wirst du dich selbst im Herrn stärken können. When everything goes bad around you, you hear the whisper of Jesus. If you trust me, my child, everything will be fine. Wenn alles chaotisch wird um dich herum, dann kannst du Jesus flüstern hören. Wenn du mir vertraust, mein Kind, wird alles gut. I believe it's Psalms 125, if I'm right. Ich glaube, es ist im Psalm 125, wenn ich richtig liege. Im Psalm 125. In Verse 1. In Vers 1. I'm just quoting out of my head, so I'm not sure if that's the right scripture. Und ich sage es einfach aus meinem Kopf raus, so ich bin nicht ganz sicher, ob das die richtige Stelle ist. It says, these who trust in the Lord, they are like Mount Zion, they shall never be shaken. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Last forever. Der ewig bleibt. Look at this. Schau dir das an. Trusting in the Lord brings a life where you're always encouraged. Vertrauen auf den Herrn bringt ein Leben, wo du immer ermutigt bist. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I feel discouraged, which happens. Wenn ich mich entmutigt fühle und das geschieht manchmal, quickly stop myself and tell myself, halte ich sofort inne und sage mir selbst, nothing to do with my circumstances. Das hat nichts mit deinen Umständen zu tun. This has to do with my heart not totally trusting in the Lord. Sondern mit meinem Herzen, das nicht komplett auf den Herrn vertraut. And I go into a quiet place. Und dann gehe ich an einen ruhigen Ort. I go into my own heart zone. Dann gehe ich in meine eigene Herzenszone. And I put my roots back again into trusting him completely. Und strecke meine Wurzel wieder auf das komplette komplette Vertrauen in Jesus aus. And I'm telling you, I leave so encouraged. Und ich sage dir, ich komme dann wieder so ermutigt heraus. Heart is encouraged knowing that trusting Jesus can never go wrong. Mein Herz ist so ermutigt im Wissen, dass im Vertrauen auf Jesus nichts falsch laufen kann. So if you are completely discouraged, also wenn du komplett entmutigt bist, wouldn't it be nice for me just to say a little magical prayer and now you will be discouraged? Wäre es nicht einfach cool, wenn ich ein magisches Gebet für dich sprechen könnte und du bist wieder ermutigt? But you know, this doesn't work. Aber weißt du, das funktioniert nicht. It's funny how we are trying to make prayer some magical ritual that fixes our problems. Es ist spannend, wie wir versuchen, so magische Gebete zu sprechen oder Rituale zu veranstalten, um Probleme zu lösen. So the rest of our life trying to find some magical superstitious Christian who has enough conviction that his little prayer can fix our problem. Und den Rest unseres Lebens versuchen wir, einen magischen oder abergläubischen Christ zu finden, der genügend Überzeugung in sich hat, dass sein kleines Gebet unsere Probleme lösen kann. What happens? Und was passiert dann? We need one every other week. Wir werden jede Woche einen anderen brauchen. Because we never dealt with the root in our heart. Weil wir uns nie um die Wurzel unseres Herzens gekümmert haben. If you're discouraged, wenn du entmutigt bist, trust vertraue auf den Herrn. Let yourself fall into him. Lass dich in ihn fallen. Study what the Bible talks about what happens when we trust. Meditiere darüber, was die Bibel darüber sagt, wenn du vertraust. Und du wirst ermutigt sein. I'll see you tomorrow. Wir sehen uns morgen. We have two more roots to go. Wir werden noch zwei Wurzeln anschauen.